Telekom-Fernsprecher Flügerstraße 11 an Radio Apore. Heute weder in der direkten noch in der indirekten Umgebung des Fernsprechers Bauarbeiten. Ansonsten gehört zur Ausrüstung meiner unmittelbaren Umgebung ein großer, zerfledderter, in mehreren Teilen auseinandergerissener Teppichboden in der Farbe Rosa, der hier vor der Siebdruckwerkstatt abgelegt worden ist. Und zu dem weiteren Müll, der da untergebracht worden ist, steht ein großes Brett und einige Ziegelsteine bzw. Maurersteine und ein weißer Farbeimer. Ansonsten gehört zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung ein Hinweisschild, anscheinend ein Filmplakat mit der Aufschrift Gala der prekären Perspektiven, zurück in die Gegenwart, der alltägliche Film über Work-Life-Balance und andere Berlinale Träume. Das Ganze findet statt am 9. Februar 2008 um 20 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und zwar im Roten Salon. Ansonsten außer einem Aufkleber, der hier an einem Straßenschild aufgebracht worden ist mit der Aufschrift Your Chilling Board Camps Snow Skate Surf Board Camp Info www.boardcampinfo und einem der obligatorischen Speisekarte der Firma Claras Clowns, Friedrichstraße 12, die hier an der Hausnummer Flügerstraße 11 ein Hinweisschild angebracht hat mit der Aufschrift Eintopf der Woche, Terrine, 2,20 Euro, dann Sonntag, 10.02. Schweinebraten mit grünen Bohnen und Kartoffeln, 5,20 Euro, Montag, 11.02. Spaghetti Bolognese mit Hackfleischsoße, Parmesan, 3,90 Euro, Dienstag, 12.02. kleines Eisbein mit Sauerkrautkartoffeln, 4,20 Euro. Mittwoch, 13.02. ungarischer Gulasch mit Paprikagemüse und Spätzle, 4,80 Euro. Donnerstag, Hacksteak mit Spiegelei, Blumenkohl, Püree, 3,90 Euro. Freitag, Brathering mit marinierten Zwiebeln, Bratkartoffeln, kleiner gemischter Salat, 4,20 Euro. Und am Samstag, Ruhetag. Sonntag, den 17.02. gibt es Hühnchen in Weißweinsoße mit Fenchelgemüse und Kroketten für 5,80 Euro. Das Ganze, wie gesagt, in der Friedrichstraße 12 bei Firma Claras Clowns. Ansonsten hier in der Flügerstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.